Ansage 4. Guten Tag und herzlich willkommen bei der Weltreise AG. Sie rufen leider außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Besuchen Sie uns in unserem Reisebüro am Flughafen München im Zentralbereich.